Ist das die richtige Höhe oder ein bisschen tief? Das war der Sturm auf dem See. Geht so? Ja, ne? Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch bin in hochsommerlicher Wärme und Hitze. Aber wir wollten ja noch ein bisschen Sommer haben, ne? Der 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegende See Genezareth, das ist eine Aufnahme, da kommt gleich noch eine, die wir vor 30 Jahren auf einer Freizeit mit Dr. Laubach und Manfred Bönig, meine Frau und ich, in Israel gemacht haben. Und ich habe gedacht, wo man uns schon über den See Genezareth predigt, guck doch mal. Und in meinem irgendwie so Computerarchiv fand ich dann noch diese beiden Aufnahmen. Der See Genezareth liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel und er wird von ganz großen Bergen umgeben, von denen oft kühle Luft so richtig runterfällt und hinabstürzt und gewaltige Stürme produziert, die den See in ein tosendes Gewässer verwandeln. Die Jünger waren mit Jesus in einem Boot auf den See geflüchtet vor dem Andrang der vielen, vielen Menschen. Sie wollten Ruhe haben, sie wollten sich erholen und sie gerieten in ein schweres Unwetter. Sie hatten entsetzliche Angst. Sie fürchteten um ihr Leben und Jesus schläft. Ein großer Gegensatz ist in dieser Geschichte, schreibt Helmut Gollwitzer, Angst und Stille. Angst und Stille. Und wie klar und unmissverständlich beschreibt das diese uns so bekannte Geschichte. Beinahe schlicht, kein Wort zu viel, aber das Nötigste wird erwähnt. Und vielleicht hat gerade deswegen die Gemeinde zu allen Zeiten immer wieder auf diese Geschichte zurückgegriffen. Die eine Seite der Geschichte, die Angst, die ist uns zur Genüge bekannt, denke ich. Und es wird von Jesus auch als das ganz Normale hingestellt. In der Welt hat man Angst, auch als Jüngerin, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, als Christ. Und heute mehr denn je. Corona hat uns doch alle irgendwie gepackt. Man ist ja schon dankbar, dass man dieses Ding da mal hinlegen kann. Bei uns in Lüneburg dürfen sogar die Gäste das Ding abnehmen, aber die sitzen nicht so eng wie ihr. Insofern seid ihr natürlich vorbildlich hier. Dieses Virus ist etwas so Unbarmherziges, so grausam, so unheimlich, und man kann es nicht greifen. Und das weltweit. Aber dann gibt es auch die vielen Kriege, die vielen großen und kleinen Krisen. Sie machen uns besorgt. Und was in Beirut passiert, das ist ja so unbegreiflich und kann man ja gar nicht mit Worten beschreiben. Und dann die vielen, vielen Flüchtlinge in dieser Welt. Auch viel bei uns in Europa. Die Verhungernden, die Menschen, die umkommen in Dürrekatastrophen, die unter der Heuschreckenplage leiden. Und wenn wir so ein bisschen mal auf das Finanzpolitische und Wirtschaftliche schauen, wir leben in einer weltweiten Überschuldung. Und wer so ein bisschen mit Zahlen sich auskennt, der merkt, man spricht heute ja nur noch von Billionen. Andere Beträge werden gar nicht mehr genannt. Und wenn man überlegt, wie soll das einmal von unseren Kindern, ich glaube von unseren Enkeln, zurückgezahlt werden, fragt man sich, wie soll so etwas gehen? Möglicherweise nur noch über einen Währungsschnitt. Da trifft aber so eine Erzählung, diese schlichte Erzählung, mitten hinein in unsere Welt, in unsere Zeit, in unser Leben. Wellen und Angst, Windwirbel und Lebensstürme, unser Lebensschiff im Großen bei den Völkern und deren Verantwortlichen im Kleinen bei uns persönlich wird hin und her geworfen. Der Ansturm der äußeren und der Ansturm der inneren Feinde, diese Seite kennen wir. Und wir können nur noch schreien, wir gehen unter, wir haben Angst, wir verderben. Die Wellen überfallen uns. Überfallen werden wir von so vielem. Die Stürme und Wellen zeigen heute ihre grausamen Fratzen, auch bei dem kaum noch zu bändigenden Hass der Terroristen, der Rassisten, dem Machtgehabe von Politikern, der Korruption auf vielen Gebieten. Die Nachrichten sind ja täglich voll davon. Und wir sind mittendrin. Es ist uns sehr nahe gerückt. Die Wellen überfallen uns. Und kennen wir das nicht auch im persönlichen Umfeld? Durch Unfälle, durch Unglücke, durch nicht zu erklärendes Leiden, durch Krankheiten, durch Sterben. Auch da fühlen wir uns von den Wellen überfallen. Und im eigenen persönlichen Leben, auch da sind mir diese Stürme und Wellen doch allzu gut bekannt. Manchmal werden wir doch förmlich überfallen von ihnen durch Versuchungen, durch Niederlagen, Zeiten, die uns quälen, Mächte und Süchte, die uns zu schaffen machen. Wir meinen dann, wir seien ihnen hilflos ausgeliefert, wie die Jünger hier im Boot. Die Wellen überfielen sie. Was ist das eigentlich, die Angst, von der wir überfallen werden, die so plötzlich da ist? Und man kann sich nicht wehren, fühlt sich ihr ausgeliefert. Und wie reagiert man? Alfred Delp, der katholische Pater und Seelsorger, so das Gegenstück auf katholischer Seite zu Dietrich Bonhoeffer, lebte auch im Zweiten Weltkrieg und kam auch als Märtyrer um, wurde auch gerade Ende des Zweiten Weltkrieges wie Bonhoeffer hingerichtet. Der schreibt mal in einem Buch und versucht folgende Erklärung. Angst ist die Kapitulation des Menschen vor der Gefahr, vor den Dingen, wie sie sind. Die Lähmung des Menschen vor Wirklichkeiten, die anders sind, als wir sie erwarten. Ich lese es nochmal. Angst ist die Kapitulation des Menschen vor der Gefahr, vor den Dingen, wie sie sind, die Lähmung des Menschen vor den Wirklichkeiten, die aber anders sind, als wir sie erwarten. Das erleben wir hier doch hautnah bei den Jüngern im Boot. Und uns ergeht es heute ja ähnlich durch die Corona-Zeit. Die Jünger hatten sich diese Bootsfahrt ja völlig anders vorgestellt. Sie wollten gemütlich über diesen See mal schunkeln. Und dann kam die Wirklichkeit. Die aufpeitschenden Wellen, der brausende Sturm. Und sie wurden überrascht. Aber Alfred Delp geht noch ein bisschen weiter in seiner Beschreibung der Angst. Er schreibt, wir sind alle in der Angst und wir tragen alle Masken, nun nicht den Mund- und Nasenschutz, sondern übertragenen Sinn. Wir tragen alle Masken der Angst. Kennen wir doch auch in der Corona-Zeit. Eigentlich müsste ich als Christ ja keine Angst haben, aber ich habe sie trotzdem. Denn die Angst, schreibt er, macht das Leben zur Lüge. Man flüchtet sich in die Geschäftigkeit, man lenkt sich irgendwie ab. Man lässt sich berieseln von den ständigen negativen Meldungen und die Zahlen der Corona, die Horrormeldung, weil man die einsamen Stunden einfach nicht erträgt, in denen uns die Angst überkommt. Oder, schreibt er, das Gegenstück davon, man wird zu einem harten, gnadenlosen Menschen und versteckt so seine Angst hinter großem Pathos. Und man zieht sich zurück und lebt nur noch nach Satzungen, Geboten und Verboten, als ob niemals das Wort des Herrn vom brausenden, lebendigen Geist diese Welt innerlich erregt hätte. Kennen wir diese Seiten einer versteckten Angst? Das führt dann zur Angst vor eigener Entscheidung, Angst vor selbstständigem Denken und Tun, Angst vor Verantwortung, zum Beispiel der Mitarbeit. Man bleibt dann lieber so ein bisschen versteckt im Kollektiv, in der Masse. Und man richtet sich ein, bleibt selbst gern in Deckung. Vielleicht kritisiert man noch mal ein wenig, was die anderen besser machen könnten. Und man traut Gott und sich selbst nichts mehr zu. Dieser Art von Angst, auch in unseren Gemeinden, gilt es gegenzusteuern. Durch Ermutigen zum Mitmachen. Jeder mit seinen Gaben. Ich habe mich gefreut, den alten Freund Heinrich Harden jetzt mal wieder hier am Klavier zu sehen. Wir kennen uns schon aus uralten Zeiten. Ja, jeder mit seinen Gaben bringt sich ein. Und wir schaffen eine Atmosphäre in den Gemeinden, die es uns leicht macht, uns zu engagieren. Die einfach reizt, dabei zu sein. Und bei uns darf man sogar mal Fehler machen. Angst voreinander sollte ein Fremdwort in unseren Gemeinden sein. Ich möchte in einer fehlerfreundlichen Gemeinde leben. Wir sehen, Angst hat viele Gesichter. Rita Süssmuth hat mal ein Buch geschrieben, das ist schon ein paar Jahre her. Dennoch, der Mensch geht vor für eine Umkehr in Politik und Gesellschaft. Und da schreibt sie, von der Angst vor der Zukunft, der Angst vor Einsamkeit, Angst vor dem Versagen. In Deutschland spricht man schon von der Angstgesellschaft. Einige Jahre her, würde heute auch noch passen. Wir haben gesehen, dass uns die Angst dazu verleitet, uns zu verstellen, voreinander anders zu scheinen, als wir sind. Angst hat viele Erscheinungsformen, hinter denen wir uns verstecken. Angst ist aber dauernd präsent und macht uns mächtig zu schaffen. Und wir leiden darunter, denn wir haben Angst. Diese Seite des Bibeltextes ist uns nur allzu gut bekannt. Und wir haben gemerkt, Angst muss sich nicht immer erst laut zeigen. Sie kann sich auch in uns verstecken oder unterdrückt werden oder verkleiden. Das Zweite. Viel wichtiger ist die andere Seite dieser Geschichte. Meine alten Augen sehen das nicht. Habt ihr da drin, ne? Ja, schön. Und es trat Stille ein. Und es trat Stille ein. Das ist so einer der wesentlichen Sätze oder Ausdrücke in diesem Text. Und es trat Stille ein, heißt es hier in unserem Text. Und das ist der Gegensatz, den Gollwitzer beschrieben hat, Angst und Stille. Mit einem Mal ist alles ganz ruhig. Der Sturm hat aufgehört, die Wellen bäumen sich nicht mehr auf, sondern sie tragen ganz sanft das Boot über das Meer. Die Angst schwindet. Es ist alles anders. Wo sind sie geblieben? Die Wellen, das Brausen, all die schlimmen Dinge in unserer Welt. Wo sind die Bedrohungen und all die existenziellen Nöte und die Zukunftsängste? Was ist mit den Gefahren, von denen wir uns so bedroht sehen, mit all den Mächten, die uns in Angst versetzen? Und die Anfechtung, die Versuchung, die Feinde, vor denen wir so in Angst waren. Was ist mit unserer Schuld? Was ist mit unseren Versuchungen und Abhängigkeiten, die sich so übermächtig vor uns aufgerichtet hatten? Was ist mit unseren Masken und unserem Versteckspiel, unseren Unsicherheiten? Wo ist das alles geblieben? Ruhig und still liegt der See da. Friedlich ist es geworden, das Herz, das so furchtbar hat schreien müssen. Es lächelt und es trat Stille ein. Und das alles, weil mitten in dieser Geschichte, mitten in diesem Gegensatz von Angst und Stille, der eine steht, auf den die ganze Geschichte hinausläuft. Ist Jesus allerdings nicht da, dann hört die Geschichte auf mit dem Schreckensruf, wir verderben, wir gehen unter. Man hat heute ja den Eindruck, dass wir uns in unserer chaotischen Welt fast an so einem Punkt hier befinden. Dass wir uns alles ein Spielball der Mächte und Pandemien empfinden in sturmgepeitschten Wellen und wir Christen mittendrin. Auch wir schauen doch gebannt auf den Terror, die Grausamkeiten, die Hilflosigkeit gegenüber der Pandemie, die Kriege und all die schlimmen Dinge, auf den Wind und die Wellen. Haben wir es verlernt, auf den zu sehen, der die Macht hat, dem Wind und den Wellen zu gebieten? Das Dritte. Es hat keine Not, weil Jesus da ist. Das zeigt uns diese Geschichte hier in einer ganz anschaulichen und wunderbaren Weise. Die Stille kommt ja nicht erst, als Jesus aufsteht und Sturm und Wellen zur Ruhe bringt. Äußerlich schon, weil sich das Meer beruhigt. Aber die Stille ist eigentlich schon die ganze Zeit vorhanden, weil Jesus mit im Boot sitzt. Weil Jesus mit im Boot sitzt. und sogar schläft. Er war mit seinen Jüngern ja auf den See gefahren, um zu entspannen, sich zu erholen. Was macht er? Er schläft. Offenbar spürt er gar nicht die Wellen und den Sturm. Dieses sein Schlafen ist doch so etwas wie die große Stille der Hilfe Gottes. Die große Stille der Hilfe Gottes. Und sie ist schon da während des ganzen Tobens der Wellen und der Ängste seiner Jünger, die um ihr Leben fürchten. Jesus kann schlafen, weil er sich in der Hand seines Vaters geborgen weiß. Darum hat er um sich und um die Seinen gar keine Sorge. Was ist das Schlafen Jesu und sein Stillesein anderes als eine große Predigt? Es hat keine Not. Es hat keine Not. Kann Jesus schlafen, so ist die Gefahr nur der Schein. Kann der Herr schlafen, so ist die Rettung schon sichergestellt. Wir schaukeln vielleicht noch so auf den Wellen, unser Schiff wird noch hin und her geworfen. Der Herr lässt uns auch in der Bedrängnis des Sturmes, aber dass er schweigt, dass er schläft, ist kein Zeichen seiner Lieblosigkeit, sondern Zeichen seiner Sorglosigkeit. Kein Zeichen seiner Lieblosigkeit, sondern ein Zeichen seiner Sorglosigkeit. So lasst uns diesen schlafenden Jesus nicht als Grund zur Anfechtung und zum Zweifel nehmen. Er kümmert sich nicht um meine Not, um meine Angst, sondern als Grund zum Trost. Wenn die Wellen sehr hoch gehen, hören wir ihn sagen, es hat keine Not. Denn seht, ich kann schlafen, der ich euch so sehr liebe. Lasst uns diese stumme Predigt des schlafenden Jesus wieder ganz neu hören und selbst still werden darunter. Besonders dann, wenn wir vielleicht weit weg sind von ihm, in Ängsten und Zweifeln und nur noch schwache Erinnerungen an ihn haben, an den Glauben, der uns mal wichtig war, uns trug. Und wie das neu wieder gelingen kann, Angst zu überwinden, Glauben zu fassen, möchte ich in einem letzten Punkt noch mit euch gerne bedenken. Das vierte, Überwindung der Angst oder konkret, wie geht das? Wie schaffen wir das? Erstens, wir stellen uns unserer Angst. Wir verdrängen sie nicht, wir fassen sie ins Auge, wir nehmen sie als Realität wahr und an. Ja, auch ich als Christ darf Angst haben. Wir haben das im Einzelnen bedacht. Und ein erster Schritt zur Überwindung ist dieses ehrlich sein mit sich selbst. So darf es sein in meinem Leben. Dabei hilft mir persönlich immer ein Gebet von Jörg Zing. Der hat schöne Gebetsbände geschrieben. Eins daraus möchte ich euch gern vorlesen. Herr, du hast gesagt, solange ihr in der Welt seid, habt ihr Angst. Du willst keine Kraftmenschen, die keine Angst kennen. Du hast selbst einmal gesagt, mir ist Angst. Aber dann bist du den Weg gegangen, vor dem dir Angst war. So hilf mir, mich nicht zu wehren gegen die Angst, sondern sie willig einzulassen und mit ihr zusammen in dir zu sein. Du hast gesagt, ich habe die Welt überwunden. Klein will ich denken von dieser Welt und groß von dir, Herr. Das Zweite. Das bedeutet doch, meine Blickrichtung wird hierdurch verändert. Weg von den Wellen, den Stürmen, den Nöten, all dem, was mir Sorge bereitet, und hin zu Jesus. Großdenken von dir, o Herr. Gott steht über all dem Chaos. Und dieser große Gott erinnert mich dann vielleicht auch an Bibelworte, die mir früher mal etwas bedeutet haben. Zum Beispiel unser Hochzeitsspruch aus Jesaja 43, Vers 1. Friedrich Heidmüller hat uns ja noch getraut, meine Frau und mich, lange her, 1963. Er konnte es mit seinem R so rollen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist also, weil wer ihn kannte, wusste, so ein Baum wie ein Patriarch früher. Aber so etwas vergisst man nicht. Und ich weiß, meine Frau und ich sind ja gemeinsam aus dem Bibelunterricht entlassen worden. Da haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Da hat sie immer gesagt, du hast immer so schön Bibelvers. Das war nämlich dieser. Und sie hat den anderen, sehr bekannten. Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir den auch für unsere Hochzeit. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein alttestamentliches Wort, das man sehr persönlich für sich nehmen darf. Und dieses sich erinnern, diese Blickveränderung verhilft uns dann nicht nur dazu, Angst zu überwinden und sie neu einzuordnen, sondern lässt so quasi als eine konkrete Gegenmacht etwas ganz anderes in uns reifen und wachsen. 1. Johannes 4, Vers 18. Angst ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Ein steiles, großes Wort. Darüber müsste man noch mal ein bisschen nachdenken, was das bedeutet. Aber ich glaube, das bedeutet für uns so Schritt für Schritt uns diesem Wunsch auch zu nähern, uns von der Liebe Gottes beschenken zu lassen. Manchmal mit ganz vorsichtigen, mit ganz zaghaften Schritten. Aber es gelingt. Warum? Weil wir durch Jesus Christus wissen, dass es einen väterlichen Weltgrund gibt, und hier einer ist, der uns an die Hand nimmt. Auch durch Sturm und Wellen und die uns bedrängenden Mächte. Wo ist euer Glaube? Fragt Jesus seine Jünger. Und ich glaube, er fragt auch uns heute Morgen. Er fragt mich, er fragt dich. Wo ist dein Glaube? Was ist das für ein Mensch, sagen die Jünger, dass sogar Winde und Wellen und das Wasser seinem Befehl gehorchen. Unter diesem Staunen lernen wir dann konkrete Schritte tun im Angstüberwinden. Ich habe hier drei Gebete einmal rausgesucht, zwei davon von Helmut Thielicke. Ein für mich immer wieder beispielhafter Theologe, von dem man viel lernen kann. Helmut Thielicke sagt, der hat immerhin in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges auch gelebt und auch gepredigt, wenn die Angst vor der nächsten Zukunft allzu groß wird, dann solltest du Gott einmal mitten in den Wettern zu loben wagen. Denn Gott loben heißt, die Welt von ihrem Ende, vom großen Siege Gottes her sehen. Wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Ich glaube, das ist ein Übungsprozess. Das kann man nicht immer. Aber man kann es mit kleinen, sanften, zaghaften, vorsichtigen Schritten einüben. Wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Und das Zweite, uns Christen ist in dieser bedrohlichen Weltenstunde folgende Aufgabe zugewiesen. Als Nüchterne unter den Berauschten und als Gelassene unter den Aufgeregten zu leben, um so zu Zeugen des Friedens inmitten der Bedrängnis zu werden, zu Leuten, die zwar nicht wissen, was kommt, die aber wissen, wer kommt und wer im Wetter bei uns sein wird. Und noch ein Gebet zum Schluss. Herr, mach uns frei von unseren Ängsten, mach uns frei für den Weg zu dir. Auch wenn es ein Weg durch Unsicherheiten und Gefahren ist, du stehst darüber. Lass uns auf dich sehen. Und wo wir im Zweifel den Blick von dir abwenden und zu sinken beginnen, hilf uns. Gib uns die Kraft, deine rettende Hand zu ergreifen, die uns zu dir zieht, hinein in das Vertrauen und Geborgensein. Amen. Wir haben das Programm heute mal umgestellt und nach der Predigt wollen wir gerne das gemeinsame Beten noch machen. Ihr macht es ja so, ihr betet ja laut, hoffe ich, dass jeder das verstehen kann. Und wenn es möglich ist, auch kurz, dann können sich viele daran beteiligen und wir sollten nach jedem Gebet auch mit einem Amen es bestätigen. Wir werden still.